Erster bei euch gibt es Unzucht. Ein Mann hat die Frau seines Vaters. So etwas tun nicht einmal andere Leute. Zweiter, ihr seid stolz. Ihr solltet traurig sein. Entfernt den Mann, der das getan hat. Dritter, ich bin nicht bei euch. Aber mein Geist ist bei euch. Ich habe schon über den Mann entschieden. Vierter, wir kommen zusammen im Namen von Jesus. Mein Geist ist bei euch. Wir haben die Kraft von Jesus. Fünfter, wir geben diesen Mann dem Satan. Sein Körper wird leiden. Sein Geist wird am Tag von Jesus gerettet. Sechster, euer Stolz ist nicht gut. Wisst ihr nicht, ein bisschen Sauerteig macht den ganzen Teig schlecht? Siebter, entfernt den alten Sauerteig. Dann seid ihr ein neuer Teig. Ihr seid wie Brot ohne Sauerteig. Christus ist für uns gestorben. Achter, wir sollen ein Fest feiern. Nicht mit altem Sauerteig. Nicht mit schlechten Dingen. Wir sollen rein und ehrlich sein. Neunter, ich schrieb euch schon einmal. Ihr sollt nicht mit unmoralischen Menschen zusammen sein. Zehnter, ich meine nicht alle unmoralischen Menschen auf der Welt. Auch nicht gierige Leute, Räuber oder Götzenanbeter. Sonst müsstet ihr die Welt verlassen. Elfter, ich meine, wenn ein Bruder unmoralisch ist oder gierig. Oder er betet Götzen an, lästert, trinkt viel oder raubt. Mit so einem sollt ihr nicht essen. Zwölfter, ich richte nicht die Menschen draußen. Ihr sollt die Menschen in der Gemeinde richten. Dreizehnter, Gott wird die Menschen draußen richten. Werft den schlechten Mann aus eurer Mitte.